Feuer strahlet jetzt die helle Sonne auf uns herab. Nun weichen Frost und Dampf, umschweben blaue Dünst umher. Der Erdebusen ist gelöst, erheitert, erheitert ist die Luft.